Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde zu Thessalonich, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesu Christo. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet ohne Unterlass und denken an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung, welche ist unser Herr Jesus Christus vor Gott und unserem Vater. Denn, liebe Brüder, von Gott geliebet, wir wissen, wie ihr auserwählet seid, dass unser Evangelium ist bei euch gewesen, nicht allein im Wort, sondern beide, in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisset, welcherlei wir gewesen sind unter euch um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger worden und des Herrn und habt das Wort aufgenommen unter viel Trübsalen und Freuden im Heiligen Geist. Also, dass ihr worden seid ein Vorbild allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch ist auserschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist auch euer Glaube an Gott ausgebrochen. Also, dass nicht Not ist, euch etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben, und wie ihr bekehret seid zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott, und zu warten seines Sohns vom Himmel, welchen er auferwecket hat von den Toten, Jesum, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöset hat.